Moment meiner leiblichen Damen und Herren. Das ist Helmut, das ist Jürgen, das ist Klaus. Nein, ich heiße Berlin, ich heiße und wir haben die neue LP aus Nummer Hasen wie die Zero. Nein, ich... Was ist das? Musikerblock ist kein Tee. Mischwagen. Mischwagen. Oh, die eine Hause, die musische Schleitung. Schleitung? Und eine Gibbonen rauchen. Nein, ich flicken die Gibbonen, ja? Flicken die Gibbonen. Flicken die Gibbonen. Das ist eine Instruktion, die flicken die Gibbonen. Und wo ist, Wurst? Nummer 1 und DJ 0. Ja. Ja, 007178. 78, call me, bitch.